Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun zwischen Ablehnung und Anpassung, Christen im Dritten Reich. Eine Sendung von Martin Höllen. Ihr hörtet den Weckruf des Liedes. Jungen, wozu unser Trotzen und Tragen, unser Ringen und Wagen? Worum geht es? Es geht um unseren Bund, den Bund des Christusbanners. Es geht um ein Volk, um ein Reich. Und es geht um Gott in diesem Volk und Reich. Darum steht Christi Namen auf unseren Bannern. Darum ist Christ König uns, Führer und Panier. Darum unser Weltgeschrei, für ihn und mit ihm und in ihm. Für Christi Reich in einem neuen Deutschland. Und eine Aufgabe ist uns von Gott gegeben für unser Volk. Seit an Seit mit allen deutschen Volksgenossen wollen wir schaffen und kämpfen. Für die Einheit und Ehre und Kraft und Größe des Reiches der Deutschen. Und so lasst uns singend kämpfen und kämpfend siegen, wie die Blutzeugen einst im Kampf ums Gottesreich. Singend kämpfen und kämpfend siegen, wie in unseren Tagen die Helden von Lange Mark im Kampf um deutsche Ehre. Christ König, dein Jungvolk steht treu auf der Wacht. Wir tragen dein Licht gegen Nebel und Nacht. Herr, segne die Reihen, die freudig sich weihen, dir, König der ewigen Macht. Heil! Heil! Was hier für heutige Ohren so befremdlich klingt, manchen sogar an den Stil des Nationalsozialismus und seiner Hitlerjugend erinnern mag, war eine Ansprache von Ludwig Wolker. Der 1945 gestorbene Prälat zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Katholizismus in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Er hielt seine Ansprache, hier eingeleitet von der Singgemeinde katholischer Jugend Düsseldorfs, 1934. In ihrem inneren Kern war die Rede das Gegenteil der Parolen und Phrasen der Nazi-Ideologie. Wolker bediente sich eines ähnlichen Pathos und verwendete zum Teil dieselben Begriffe. In nicht wenigen Gruppen der katholischen Jugend, an die sich Wolker mit seiner Ansprache richtete, gab es bereits in den 20er Jahren den großen Traum vom Reich. Ineinander verwoben waren dabei Gottesreich, Jugendreich und Deutsches Reich. Für Christi Reich im neuen Deutschland lautete 1932 das Motto eines Reichstreffens der katholischen Sturmschar. Der katholische Jungmännerverband, der all diese Gruppen zusammenfasste und dessen Generalpräses Ludwig Wolker war, hatte Anfang 1933 rund 365.000 Mitglieder. Siebenmal so viel wie die Hitlerjugend. Anfang 1934, als sich dieses Verhältnis bereits drastisch verändert hatte, bildeten die Katholiken fast die einzigen noch selbstständigen Jugendverbände außerhalb der HJ. Angesichts dieses Drucks zur Eingliederung suchte sich die katholische Jugend zu behaupten, zu widerstehen, ihre Identität zu wahren. Im Bestreben, treue Glieder ihrer Kirche und loyale Bürger ihres Staates zu sein. Diese Spannung kennzeichnete unter den Bedingungen der NS-Diktatur das existenzielle Problem nicht nur der Jugendgruppen, sondern der Katholiken in Deutschland insgesamt. Dabei wirkte der Kulturkampf der Bismarck-Zeit nach, in der Katholiken als Reichsfeinde verdächtigt wurden und diesen Makel durch besonders starke Betonung von Patriotismus abzuwischen suchten. Mit hinein schwangen dann die Fragen nach der anzustrebenden Staatsordnung. Neigungen für ständestaatliche Strukturen, eine schwache Verwurzelung der Demokratie auch bei Christen, eine einseitig überspitzte Sittlichkeitsmentalität kirchlicher Kreise ließen, wenn auch nur partiell, schon Affinitäten zu autoritären Herrschaftssystemen erkennbar werden. Wirksam wurde in den 20er Jahren auch bei den deutschen Katholiken ein Antibolschewismus, den die Nationalsozialisten erfolgreich für sich nutzbar zu machen wussten. Als Hitler dann 1933 die Macht übernahm, wollten sich die deutschen Katholiken behaupten. Weniger zwischen den Polen eines erklärten Widerstandes und einer einfachen Anpassung, als mehr in einer Spannung zwischen Resistenz und Staatstreue. Gefahrlos war selbst die einfache Bewahrung kirchlicher Identität nicht. Unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Herrschaft bedeutete sie, wie es der Münchner Historiker Hans-Günther Hockerts in seiner Analyse der Goebbels-Tagebücher herausgearbeitet hat, die Auslösung von Oppositionsverdacht, von ideologisch-agitatorischer und organisatorisch-institutioneller Bedrückung und die Aussicht auf eine Generalabrechnung der Machthaber nach dem siegreichen Kriege. Und der Politologe Richard Löwenthal urteilte: Auch dann, wenn die Kirche kein Faktor des gewollten Widerstandes gegen den Nationalsozialismus war, blieb sie überwiegend ein Faktor der Entfremdung von seinem Geist. Nur vor diesem Hintergrund sind die Haltungen der vielen Einzelnen verständlich, die im Widerstand gegen den Vernichtungswillen des Regimes und in der Hilfsbereitschaft für seine politischen, jüdischen und ausländischen Opfer aus christlichen Motiven weit über die institutionelle Haltung der Kirchen hinausgingen. Als Klaus Scholder 1977 den ersten Band seiner Protestantismus und Katholizismus synoptisch behandelnden Studie »Die Kirchen und das Dritte Reich« vorlegte, war dies der erste fundierte Versuch eines Standardwerkes. Durch die Zusammenschau beider Kirchen, seine pointierten Thesen zur päpstlichen Konkordatspolitik und das bis dahin nicht befriedigte Bedürfnis nach einer wissenschaftlichen Gesamtdarstellung hatte das Buch seinerzeit eine ungewöhnliche Resonanz. Klaus Scholder, der evangelische Theologe und Historiker, wertete Hitlers Kirchenpolitik mit folgenden Worten: Seine Konzeption, nach der evangelische und katholische Historiker auf getrennten Wegen bisher vergeblich gesucht haben, ergibt sich gleichsam von selbst, sobald man beide Kirchen ins Auge fasst. Dann wird deutlich, wie katholisch Hitler in seinem Kirchenverständnis war und wie selbstverständlich er dieses Verständnis auf die evangelische Kirche übertrug. Ein Grund, vielleicht der entscheidende, warum seine evangelische Kirchenpolitik scheiterte und mit ihr die evangelische Kirche selbst zerfiel. Am 28. März 1933, 5 Tage nach Hitlers Regierungserklärung und der Annahme des Ermächtigungsgesetzes mit den Stimmen des Zentrums, veröffentlichten die katholischen Bischöfe Deutschlands eine sogenannte Kundgebung, in der sie zwar verklausuliert an ihren Bedenken gegenüber der Ideologie des Nationalsozialismus festhielten, faktisch aber ihr 2 Jahre zuvor ausgesprochenes Verbot einer Mitgliedschaft von Katholiken in der NSDAP zurücknahmen. Stattdessen wurden die Gläubigen zur Treue gegenüber der rechtmäßigen Obrigkeit und zur gewissenhaften Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten unter grundsätzlicher Ablehnung allen rechtswidrigen oder umstürzlerischen Verhaltens angehalten. Eine Instruktion der Fuldaer Bischofskonferenz vom folgenden Tage bestimmte sogar, Mitglieder der NSDAP könnten in Uniform zu Gottesdienst und Sakramenten zugelassen werden, auch wenn sie in größerer Anzahl erschienen. Lediglich die Mitnahme von politischen Fahnen in die Gotteshäuser sollte unterbleiben. Die Nazis jubelten, ein weiterer Damm war eingerissen. Treu deutsch, aber nicht nationalsozialistisch wollten viele Katholiken damals sein. War dies schon im Gebiet des Deutschen Reiches mehr als schwierig, so bedeutete der Versuch an der Saar, wo die NS-Propaganda sämtliche Aversionen der Bevölkerung gegen Frankreich und den Vertrag von Versailles zu nutzen verstand, im Ergebnis eine Unterstützung der Nazis. Nur eine kleine Minderheit der Katholiken votierte nämlich für den Status quo, also die in Versailles für 15 Jahre, eben bis zur Abstimmung 1935, fixierte Völkerbundsverwaltung. Die erdrückende Mehrheit, unterstützt vom Trierer Bischof Bornewasser, wollte heim ins Reich. In diese Stimmung hinein polemisierte NSDAP-Gauleiter Bürkel am 9. Januar 1935, 4 Tage vor dem Urnengang, als er die Kehrtwende der Kommunisten aufgriff und um die Gunst der Katholiken warb. KPD und Komintern gaben damals ihre die SPD als Hauptfeind ortende Sozialfaschismus-These auf und orientierten stattdessen auf ein breites Bündnis aller Hitlergegner. Der Kampf für ein weiterhin von Deutschland unabhängiges Saargebiet, so Gauleiter Bürkel, werde von den Leuten maßgebend geführt, die sich Kommunisten und Marxisten nennen und die zwar im Augenblick aus rein parteipolitischen gemeinsamen Interesse von Christentum, von Freiheit des Christentums und von unseren Priestern reden. In Wirklichkeit aber dieselben Kommunisten, die den Papst als Oberfinsterling schmähen und in Moskau kreuzigen ihn, dieselben Kommunisten rufen im Saargebiet vor der Abstimmung Hosianna. Heil Hitler, heil Moskau und heil Hosianna in einem Atemzug. Man muss schon sagen, die Gotteslästerungen feiern bei dieser Separatistengilde geradezu Orgien. Und dann geht's los im Zeichen des Kreuzes in dieser Versammlung. Die braunen Verbrecher. Hitler ist ein Kirchenräuber. Wir sind noch frei. Wir müssen das neue Deutschland schlagen. Darum nicht für Hitler, sondern alles für den Status quo. Ich glaube, wenn der Herrgott in einen solchen Saal hineinsehen würde, der Ekel wird ihn packen und er griff noch einmal zur Peitsche. Christus für einen Landesverrat zu reklamieren, gibt es noch eine schlimmere Blasphemie, ihr Katholiken, als das? Christlich ist es, wenn Protestanten und Katholiken, weil sie einen und denselben Herrgott haben, sich die Hand reichen, um einem und demselben Vaterland zu dienen. Im gleichen Jahr, 1935, entstand in der katholischen Jugend, aber rasch auch darüber hinaus verbreitet, das Altenberger Wallfahrtslied. Dann wird kein Feind uns schaden. Nur im Glauben, so haben damals und später viele bekannt, hätten sie die Bedrückungen und Benachteiligungen aushalten können. Außen- und Innenpolitik geschickt kombinierend, ließen die Machthaber auch den Druck auf Kirchen und Gläubige wechseln. Trotz aller Taktik entschloss sich der Vatikan 1937 nach einer Fülle interner Demarschen zum Schritt in die Öffentlichkeit. Die päpstliche Enzyklika über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich trug nach ihren Anfangsworten den Titel »Mit brennender Sorge«. Das im Januar am Krankenbett Pius XI. Mit den 5 wichtigsten deutschen Bischöfen beratene Rundschreiben war am 14. März in der Berliner Nunziatur eingetroffen und sollte am 21. März, dem Palmsonntag, in allen deutschen Kirchen verlesen werden. Dass der Gestapo die gesamte Vorbereitung einschließlich des Druckes und der Übermittlung in alle Pfarreien des gesamten Reichsgebietes 6 Tage lang verborgen blieb, war eine im Hitlerdeutschland grandiose Leistung der Kirche. Erst am Vorabend des Palmsonntag konnte die geheime Staatspolizei ihre dafür umso heftigere Reaktion einleiten. Hausdurchsuchungen, Verbote und andere Willkürmaßnahmen wechselten sich ab. Die gesamte Kirchenpolitik wurde auf breiter Front verschärft, die sogenannten Sittlichkeitsprozesse mit voller Kraft wieder aufgenommen. Mit brennender Sorge und steigendem Befremden, so die Enzyklika Pius XI., beobachte der Papst seit geraumer Zeit den Leidensweg der Kirche in Deutschland. Das Oberhaupt der Katholiken erinnerte an den Abschluss des Reichskonkordats 1933. Der Papst betonte, ihn habe damals die Sorge um die Freiheit der kirchlichen Heilsmission geleitet. Trotz mancher schwerer Bedenken haben wir daher uns damals den Entschluss abgerungen, unsere Zustimmung nicht zu versagen. Wir wollten unseren treuen Söhnen und Töchtern in Deutschland im Rahmen des Menschenmöglichen die Spannungen und Leiden ersparen, die andernfalls unter den damaligen Verhältnissen mit Gewissheit zu erwarten gewesen wären. Der Anschauungsunterricht der vergangenen Jahre, wie der Papst die Entwicklung in Nazi-Deutschland umschrieb, habe jedoch die Verantwortlichkeiten geklärt. Er enthüllt Machenschaften, die von Anfang an kein anderes Ziel kannten als den Vernichtungskampf. In die Furchen, in die wir den Samen aufrichtigen Friedens zu pflanzen bemüht waren, streuten andere die Unkrautkeime des Misstrauens, des Unfriedens, des Hasses, der Verunglimpfung, der heimlichen und offenen, aus 1000 Quellen gespeisten und mit allen Mitteln arbeitenden grundsätzlichen Feindschaft gegen Christus und seine Kirche. Um den katholischen Christen angesichts der Verschärfung des nationalsozialistischen Kampfes gegen die Kirchen Mut zu machen, schrieb der Papst am Schluss seiner Enzyklika, es werde der Tag kommen, wo anstelle verfrühter Siegeslieder der Christusfeinde aus dem Herzen und von den Lippen der Christustreuen das Te Deum der Befreiung zum Himmel emporsteigen darf. Dann, des sind wir gewiss, werden die Feinde der Kirche, die ihre Stunde gekommen wähnen, bald erkennen, dass sie zu früh gejubelt und zu voreilig nach der Grabschaufel gegriffen haben. Daraufhin startete das NS-Regime seine schärfste Kampagne gegen die katholische Kirche. Hitler in seiner Rede zum 1. Mai 1937. Und wir können nicht dulden, dass die Autorität des deutschen Volkes, das heißt die Willensträgerin des deutschen Volkes ist, von irgendeiner anderen Stelle irgendwie angegriffen wird. Das gilt auch für alle Kirchen. So weißen Sie, soweit Sie sich um Ihre religiösen Probleme kümmern, kümmert sich um Sie nicht der Staat. Wenn Sie versuchen, durch irgendwelche Maßnahmen, Schreiben, Enzykliken und so weiter, sich Rechte anzumaßen, die nur dem Staat zu kommen, werden wir Sie zurückdrücken in die Ihnen gebührende geistig-seelsorgerische Tätigkeit. Es geht auch nicht an, über die Moral eines Staates zu kritisieren, wenn man selbst Grund hätte, sich mehr als genug um die eigene Moral zu kümmern. Für die Staats- und deutsche Volksmoral, da wollen wir schon Sorge tragen. Das können wir all den Besorgten hier und außerhalb Deutschlands versichern. Hatte Hitler sich am 1. Mai noch auf diese Andeutungen beschränkt, so zog sein Propagandaminister 4 Wochen später alle Register der Demagogie. In der Berliner Deutschlandhalle hielt Goebbels eine 2-stündige Rede, in Glanzform, wie er selbst notierte. Die Berliner Gauleitung der NSDAP hatte 20.000 Mann auf die Beine gebracht, viele alte Kämpfer der SA, für den Propagandaminister die geeignete Zuhörerschaft. Die von allen deutschen Sendern übertragene Rede war der Höhepunkt einer engstens mit Hitler abgestimmten Kampagne gegen die katholische Kirche. Nachdem die Devisenprozesse, ein Bündel von etwa 40 Verfahren gegen Katholiken wegen diverser Verstöße gegen komplizierte Außenwirtschaftsregelungen, nicht die vom Regime erhoffte Breitenwirkung der Propaganda erzielt hatten, wurden nun, nach der Verlesung der Papstenzyklika, die bereits 1935 eingeleiteten, von Hitler aber vor den Olympischen Spielen 1936 gestoppten Sittlichkeitsprozesse wieder aufgenommen. Dabei ging es um die strafrechtliche Ahndung meist homosexueller Sittlichkeitsdelikte. Betroffen waren vornehmlich einige katholische Laienbrüdergenossenschaften mit einem Schwerpunkt im Rheinland. Die eigentlichen Prozesse wurden, gemessen an der damaligen Rechtslage, noch weitgehend korrekt geführt. Das Regime suchte aber, zum Beispiel durch gezielte Zuarbeit der Gestapo und durch Sonderstaatsanwaltschaften, die Zahl der Ermittlungen möglichst hochzutreiben. So gab es Fälle, in denen der Vorwurf von Sittlichkeitsverbrechen auch gegen unbescholtene, politisch jedoch missliebige Priester erhoben wurde. Insgesamt registrierte die Justiz mehr als 1000 Ermittlungen, aber nur rund 250 Prozesse. Zum Zwecke der propagandistischen Ausschlachtung wurden reichsweit alle nur in Frage kommenden Fälle gesammelt. Zur Summierung all dieser Einzelvergehen aus mehr als 2 Jahren kam der Umstand hinzu, dass sich in einer Laienbrüdergenossenschaft in Waldbreitbach bei Koblenz derartige Delikte in tatsächlich besorgniserregender Zahl gehäuft hatten. Die ohnehin schon schwierige Betreuung geistig schwerbehinderter Männer, erhebliche Mängel bei Auswahl und Ausbildung der Mitarbeiter, Lücken in der kirchlichen Aufsicht und eine nicht nur für Kirchen in solchen Fällen typische Neigung zur Vertuschung gehörten zu den Gründen. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Zwischen Ablehnung und Anpassung – Christen im Dritten Reich, eine Sendung von Martin Höllen. Den zweiten Teil der Sendung hören Sie nächsten Mittwoch, den 2. Februar um 20.10 Uhr, ebenfalls in der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.